Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. Und? Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. We will. make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up your place and make it all out fun.